Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Dort findet ihr weitere News und regelmäßig auch Comic-Reviews in Tweetlänge. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Ich habe extra das Fenster zugemacht, bevor ich die Aufnahme gemacht habe. Ne? Ist egal. Hört man jetzt halt einen Krankenwagen. Ist echt zum Kotzen. Hallo und herzlich willkommen bei einer besonderen Sendung mit dem besonderen Nerd. Ich bin hier der Steffen, ich bin hier Nerd. Denn hier bin ich Nerd, hier darf ich sein. Heute gibt's eine besondere Sendung, die ich mir ausgedacht habe im Zuge einer Aktion. Einer Twitter-Meme-Aktion, die ich im Februar begonnen hatte, nachdem mir das Bild mal wieder so unter die Augen flog. Menschen machen ja Memes auf Twitter und irgendwelche poste irgendwas und ich like das und dann poste ich irgendwas dazu und hast du nicht gesehen. Und diese Aktion heißt, wie es der Titel dieser Sendung eventuell schon verrät, 30 Tage, 30 Serien. Und ja, da ich auch ein passionierter Serien- und Fernsehgucker bin, im Grunde genommen hatte ich eine engere Beziehung zu dem Fernseher als Kind als zu meinen Eltern. Es ist alles immer so schlimm. Sprich, ich habe vor allem sehr viele alte Serien gesehen. Ich bin natürlich, wie ihr vielleicht in den letzten Jahren in diesem Podcast-Network gemerkt haben mögt, auch schon ein bisschen ein Cartoon-Fan, ein Zeichentrick-Fan. Und habe da natürlich auch ein Stück weit meinen Schwerpunkt gelegt. Ich will jetzt nicht zu jedem Beitrag, das sind wie gesagt 30 Stück, beziehungsweise es sind sogar ein paar mehr. Die Frage ist, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe, ich erkläre gleich, was passiert ist. Ich sage jetzt nicht zu jedem dieser 30 Einträge stundenlang was, dann sitzen wir nämlich nächste Woche noch hier, sondern ich rede ganz grob 2-3 Sätze, vielleicht eine kleine Erklärung dazu, warum das für mich jetzt in dem Punkt so ist. Und dann gucken wir mal, wohin uns das führt. Vielleicht ist das ja auch für euch mal ganz spannend, so ein paar Meinungen, ein paar Aussagen über eine Serie zu bekommen. Das sollte euch eventuell auch aufgefallen sein, ich bin jetzt nicht so der Mainstream-Gucker. Also ihr möcht jetzt euch vielleicht ihr euer Netflix zu Ende gucken und dies und das ist ja bei mir jetzt nicht so. Na, das heißt, ich habe einen ganz anderen Serienkonsum hier wahrscheinlich auch abgebildet, als ihr den eventuell gewohnt seid. Und vielleicht ist das deswegen auch nochmal besonders spannend. Genau. Wie gesagt, es sind immer 30 Fragen gewesen. Fragen über, weiß ich nicht, Schurken, über Figuren, welche Serie in dem Genre unterwegs gewesen ist, wer der beste Schauspieler, Schauspielerin gewesen ist, beste Zeichentrickserie, Lieblings in dem Bereich und so weiter und so fort. Es gibt also sehr, sehr viele Bereiche, die dieses Meme, diese Aktion so ein bisschen abgedeckt hat. Bei mir ging es nämlich los mit Punkt 1, dem besten männlichen Schurken in einer Serie. Und das ist für mich Apocalypse in der animierten X-Men-TV-Serie von, ich glaube, Anfang der 90er Jahre lief die. Und das war einfach ein Schurke, den ich als sehr groß in Erinnerung hatte, einfach sehr, sehr übermächtig ein Stück weit. Der ist mir also auch nachhaltig in dieser Serie in Erinnerung geblieben. Der liebe Selbstgesprächler, der Volker, sagte noch, er könnte sich an die Figur gar nicht erinnern in der Serie. Und der kommt tatsächlich auch erst später in der Serie vor. Ich möchte die Serie demnächst auch nochmal irgendwie rewatchen. Die gibt's komplett auf DVD. Die DVDs waren mir bisher immer so ein bisschen zu teuer. Aber Apocalypse, den man ja inzwischen auch im Kino gesehen hat, im gleichnamigen X-Men-Film, der ist mir in der Zeichentrickserie tatsächlich als sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Und der war Anfang der 90er Jahre, war der neu? Ich weiß gar nicht, wann der genau erfunden worden ist. Auf jeden Fall gab es damals ja dieses Age of Apocalypse, ein Comic-Event, und vermutlich kam er dann auch deswegen so spät erst in die Zeichentrickserie. Aber eben meiner Erinnerung nach ein relativ später Comic-Charakter, der dann auch relativ zügig ins Fernsehen gebracht worden ist, eben weil er so einen Impact hatte. Dann geht's nämlich auch direkt weiter mit eine Serie, von der ich jede Episode gesehen habe. Da gibt's natürlich Tausende. Also das ist jetzt nicht so, dass ich nur von dieser einen Serie jetzt in irgendeiner Art und Weise diese alle Folgen gesehen habe. Es gibt sicherlich zigtausend Serien, vielleicht so viele auch nicht, aber einige etliche Serien, von denen ich alle Folgen gesehen habe. Ich habe hier aber vielleicht auch in Hinblick darauf, ja, dass ich später mal den Podcast drüber machen würde, also diesen Podcast eben, den ihr gerade hört, mir Defenders of the Earth auf die Reihe, auf dieses diese Liste reingeschrieben. Die habe ich auf DVD. Es gab, ich glaube, zwei verschiedene Arten, wie die Serie in Deutschland auf DVD veröffentlicht worden ist. Einmal in zwei so Einzelvolumes, wo jeweils ungefähr die Hälfte der Serie drauf enthalten gewesen ist. Und dieses erste Volume hatte ich mir mal vom Flohmarkt mitgebracht. Und da war, wie gesagt, waren, glaube ich, so die ersten 30 Folgen drauf oder sowas. Und da hätte ich mir tatsächlich das zweite Volume noch zuholen können. Hab dann aber geguckt und das war relativ teuer. Und es gibt, ich glaube, von KSM, ich will mich jetzt aber jetzt nicht festlegen, kann auch ein anderes Label gewesen sein, aber ich meine, es wäre KSM, gab es eine Komplettbox für 10 oder 11 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Und da sind eben alle 60 plus Folgen drauf. Defenders of the Earth ist eine Superhelden-Serie, muss man schon sagen. Allerdings eben nicht mit Superman oder Batman oder Spider-Man, sondern eben mit diesen ganzen alten Kings Features Syndicate-Charakteren. Flash Gordon, das Phantom, oh Gott, wer dort, Mandrake the Magician und so weiter und so fort. Und das sind alles Figuren, die eigentlich aus einem Zeitalter kommen, wo Superheldinnen jetzt noch gar nicht so gewöhnlich waren. Also das sind also alle eher so Proto-Superhelden, also noch so ja, pre-Golden Age, also nicht Comic-Helden, sondern tatsächlich so, also es gab Zeitungsstrips von den Figuren, aber Flash Gordon ist ja, kommt ja aus dem Kino, das sind ja damals so Serials gewesen. Und das sind eben diese, also später dann eben, sind die zusammengefasst worden, eben vom King Features Syndicate, die eben diese Zeitungsstrips vermarktet haben und ich glaube auch heute noch vermarkten. Und diese Superhelden hatten man eben in den 80ern in diese Serie zusammengefasst. Produziert worden von Marvel, was ich ganz spannend finde. Also ist eben eigentlich eine Marvel-Serie. Das Titellied, was ihr vielleicht noch in den Ohren haben solltet, dieses Defenders of the Earth. Die Texte davon, also die Lyrics, die kommen von Stan Lee. Das ist total schräg. Also im Kern, im Geiste atmet diese Serie schon auch Marvel. Sind aber ganz andere Themen da drin, eben weil die Figuren auch ganz andere Kräfte mitbringen, ganz anderes Mindset hat diese Serie eben auch, wie andere Superhelden-Serien, ist relativ viel mit Weltraum und Schlachten. Es gibt eine Crossover-Folge mit Prinz Eisenherz, die ich unfassbar großartig finde, da reisen die also durch die Zeit zurück und treffen dort eben auf Prinz Eisenherz, der ja auch ein Zeitungscomic über viele Jahre gewesen ist. Und also für mich ist einfach Defenders of the Earth auch so ein bisschen meine liebste Superheldinnen-Serie. Also meine liebste, nicht die beste, aber meine liebste, einfach weil ich sie als Kind rauf und runter geguckt habe. Also ganz im Gegensatz zu vielen anderen Kindern, die damals so die Silverhawks geguckt haben oder Saber Rider oder sowas. Nur ich habe Defenders of the Earth geguckt und fand das immer ganz tüfte, fand ich das immer ganz knorke. Genau. Dann habe ich als drittes meine liebste Arztserie und die Antwort habe ich häufiger gehört, Scrubs. Ich finde, das ist einfach so, für mich so das Nonplusultra. Ich habe sonst nie so gerne Arztserien geguckt. Gerade deutsche Arztserien sind da ziemlich furchtbar. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, eine Serie in den späten 80ern, frühen 90ern auf dem ZDF. So eine Tierarztserie. Da weiß ich aber auch gar nicht mehr, wie die hieß. Für alle Fälle oder sowas, keine Ahnung. Also ein ganz furchtbares Wortspiel vielleicht. Und es ging, glaube ich, immer damit los, dass die Hausdame oder die Haushälterin oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie auf so einen Topf schlug und sagte, Essen ist fertig. Das ist das Einzige, was ich mir irgendwie noch gemerkt habe. Das wäre vielleicht so meine Nummer zwei, weil ich die wahnsinnig gerne geguckt habe. Da ging es mal um Tierärzte. Aber Scrubs ist einfach so die Serie, wo ich sage, okay, das ist irgendwie jetzt die Arztserie schlechthin. Also das, was eben auch ganz klassisch in dieses Genre reinfällt. Mega spannend. Serie, die zu früh abgesetzt worden ist, sind für mich die Teen Titans. Und zwar die 2000er Teen Titans. Nicht Teen Titans Go, das läuft, glaube ich, tatsächlich immer noch. Sondern es sind die Teen Titans. Da hat es eine letzte Staffel gegeben, die die Serie nicht beendet hat. Sondern da gab es dann eben ja das Canceling. Und da wurde dann gesagt, nee, wir führen die Serie nicht weiter. Was ein bisschen ärgerlich gewesen ist, weil ja, die Serie war ein bisschen Anime-mäßig, das war auch die Absicht, die Serie so ein bisschen in diese Richtung stilistisch zu legen. Allerdings war ja, also die Idee dahinter schon auch eine gute, also man hat so ein bisschen auch so diese ja, diese Ästhetik eben mitgenommen, die damals vorgeherrscht hat, weil es gab damals in den 2000ern eben eine massive Anime-Welle, sowohl in Deutschland als eben auch in Amerika oder auch weltweit. Also dass auch mal auch auf einmal auch so dieses ganze Look and Feel von Animes unheimlich beliebt geworden ist. Und das ging mir nicht anders. Und ich glaube, deswegen hat mich Teen Titans auf der einen Art so abgeholt und auf der anderen eben, weil es richtig gutes Storytelling hat. Tolle Figuren, Geschichten, die sich eben über mehrere Folgen dann auch erstmal aufbauen, bis sie dann tatsächlich beispielsweise im Judas Contract die Geschichte um Terra dann auch in einem Knall entladen. Also ich bin immer noch der Meinung, dass der Judas Contract in den Teen Titans besser aufgelöst worden ist, als es das in der eigentlichen Verfilmung gemacht worden ist, die jetzt, glaube ich, letztes Jahr erschienen. Ich habe sie, glaube ich, hier auch besprochen. Genau. Also wie gesagt, der Teen Titans Judas Contract, richtig, richtig toll. Und ich habe neulich irgendwie gelesen, ist schon ein bisschen was her, dass die Macher dieses Teen Titans Go-Films gesagt haben, na, wenn der Film im Kino gut funktioniert, geben wir euch eure letzte Staffel von den Teen Titans. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, vergesst es. Also diesen Kuhhandel mache ich nicht mit. Ich gucke mir nicht euren spuddeligen Teen Titans Go-Film im Kino an, nur um deine Serie zu kriegen, die heute vielleicht gar nicht mehr funktionieren würde. Das ist ja auch so ein Ding. Ist einfach zu früh abgesetzt worden. Aber ob sie heute in dem Maße noch funktionieren würde, keine Ahnung. Wir kriegen ja Gott sei Dank demnächst die dritte Staffel von Young Justice. Aber warten wir mal ab. Serie, die ein Comeback bekommen sollte. Habe ich hier die Nummer 5. Und da habe ich so ein bisschen die Realität längst eingeholt. Ich habe Darkwing Duck genommen, weil für mich das ein Universum ist, was eigentlich nochmal wieder rebootet werden sollte, wiederkommen sollte, einfach auch, weil DuckTales für mich aktuell so gut funktioniert, eine wunderbar, ganz tolle Zeichentrickserie, die sie ganz toll neu modernisiert haben. Es ist nicht wie das alte DuckTales, und das habe ich immer wieder gehört, nee, ich will das nicht so haben, ich will das wie das alte DuckTales, und das ist es nicht. Figuren sind anders, das Universum funktioniert anders, und das ist nämlich genau der Stichpunkt, oder das Stichwort, das nämlich, dieses Universum ganz anders funktioniert und es scheint größer zu sein als einfach nur Entenhausen und die Drillinge und Dagobert Duck. Nämlich ist Darkwing Duck in der Serie jetzt aufgetreten, das war auch schon angekündigt, dass er Teil dieser Serie sein würde. Ich gebe jetzt mal noch nicht den Spoiler raus, was mit ihm ist, aber er ist da und es ist durchaus noch erzählerisches Potenzial in dieser Serie drin, dass man mit dieser Figur noch einiges machen kann. Also dieser eine Status Quo, den wir jetzt präsentiert bekommen haben, dabei wird es nicht bleiben. DuckTales schafft es im Moment relativ gut, so alle möglichen kleinen Universen, dieses TV Afternoon, Disney Channel Universum so ein bisschen so, ja, aneinander zu reihen, einzubauen. Und Ted Stones, der Erfinder von Darkwing Duck oder der Mitentwickler von Darkwing Duck, hat in einem Interview, in einem Podcast mal gesagt, das sind keine Easter Eggs, die da passieren, sondern das sind Brotkrumen. Und das fand ich eine unfassbar schöne Analogie, weil klar ist, alles, was da in irgendeiner Art und Weise angedeutet wird, ist jetzt auch Teil des Universums. Und echt, schnallt euch an, lehnt euch zurück. Das ist der absolute Wahnsinn, was in dieser Serie passiert. Wie viel da tatsächlich an anderen, ja, animierten Disney-Serien aus unserer Kindheit da erwähnt und verarbeitet wird. Also ich will gar nicht alles verraten, weil ansonsten nehme ich euch den Spaß. Es ist mindblowing. Und deswegen hat mich die Realität in dem Fall so ein bisschen eingeholt, weil ich vermute, dass, wenn das gut läuft und auch DuckTales gut angenommen wird, vielleicht 2, 3 Staffeln läuft, dass andere Disney-Serien hinterhergezogen werden. Es steht ja auch immer noch dieser Chip und Chap Realfilm im Raum. Ob wir den wirklich haben wollen, weiß ich nicht. Aber naja, also man macht ja mit den Figuren noch was. 6, ja, die Antwort habe ich eigentlich gerade schon gegeben. Serie, deren Comeback bzw. Reboot dir gefallen hat, das ist DuckTales. Also das ist exakt das, was da gerade läuft, ist genau exakt das. Also das ist für mich vermutlich so eine Blaupause, wie man ein Reboot tatsächlich macht. Sich nicht so sehr aufs Original stürzen, die Figuren mit Respekt modernisieren, sie vielleicht auch an eine andere Quelle anlegen, denn DuckTales, die Geschichten waren auch immer Verfilmungen von Geschichten von Karl Barks. Das waren immer Dinge, die da auch verwendet worden sind, Story-Plot-Elemente und so weiter und so fort, also Dinge, die man fast 1:1 auch in den Karl Barks-Comics wiedergefunden hat, aber dann eben aufs Fernsehen angepasst. Und die neue DuckTales-Serie geht tatsächlich noch stärker an die Comics, also nochmal viel stärker. Donald sieht anders, auch Donald ist überhaupt erstmal dabei, der fehlte ja in DuckTales komplett. Aber eben auch viele andere Dinge, die einfach für diese Serie nochmal neu etabliert worden sind. Die Drillinge, die jetzt jeweils auch eine eigene Persönlichkeit haben. Wir haben hier im Podcast schon 1 oder 2 Mal über DuckTales gesprochen, deswegen will ich da gar nicht so viel drüber quatschen. Aber das ist genau der Punkt. DuckTales, die aktuelle Serie, die ich glaube auch bei iTunes zu kriegen ist oder überall da, wo man Zeichentrickserien vom Laster gefallen bekommt, da auch. Genau. Ja, Nummer 7 ist für mich Nummer 7, die liebste Comedy oder Sitcom in dem Fall, ist für mich King of Queens. Das ist eine Serie, die habe ich rauf und runter geguckt, habe die im letzten Jahr kaum, dass sie bei Amazon Prime zur Verfügung stand, dann auch nochmal komplett geguckt. Das sind, glaube ich, über 120 Folgen oder sowas. Das war richtig, richtig viel. Habe da auch mehrere Wochen dran gesessen und ich habe es wirklich sehr genossen. Habe auch da die Folgen zum ersten Mal auf Englisch gesehen, was auch eine ziemliche Offenbarung gewesen ist, vor allem, weil ich gemerkt habe, wie sehr die deutsche Synchro überhaupt nicht funktioniert. Also da fand ich dann doch die englische Originalfassung, englische Originaltonfassung doch echt am besten. Worum geht's in der Serie? Lieferwagenfahrer, der ein Stück weit mit seiner doch etwas biestigen Frau zusammen ist und die käppeln sich halt die ganze Zeit. Dann kommt irgendwann ihr Vater mit in das Haus oder relativ in der ersten Folge sogar der Vater mit ins Haus. Und das gibt einfach ein unfassbares Comedy-Potenzial. Das Besondere an den Figuren ist, Kevin James, der die Hauptrolle spielt, spielt einen ziemlichen Macho, der allerdings das auch nicht mag, dass er bei seiner Frau so ein bisschen unterm Pantoffel steckt und dann versucht immer auszubrechen. Und sein eigenes Macho-Gehabe fällt ihm halt jedes Mal vor die Füße. Und daraus entwickelt sich so ein bisschen auch dann die Komik. Also der kommt halt mit seinem Macho-Kram nicht durch. Und das ist das Angenehme. Und es ist unfassbar witzig geschrieben mit sehr, sehr vielen Figuren, die mir damals in der Fernsehausstrahlung schon sehr ans Herz gewachsen sind. Allerdings war es auch gut, dass die Serie dann aufgehört hat. Also dass dann gesagt worden ist, okay, wir beenden das. Amazon hat ja auch Nachfolgeserie will ich nicht sagen, aber so ein bisschen die aktuelle Sitcom mit Kevin James im Programm, dieses Kevin Can Wait. Da habe ich tatsächlich 3 oder 4 Folgen von gesehen und gesagt, das ist nicht das. Also das ist eben genau das Ding, das exakte Gegenteil von King of Queens, wo es eben darum geht, dass die Figur von Kevin James ein Typ ist und dann plötzlich damit konfrontiert ist, dass er den ganzen Tag zu Hause ist und Frauensachen machen muss, in Anführungszeichen. Und das ist irgendwie das ganze Comedy-Potenzial. Der Inhalt dieser Serie ist, dass die Hauptfigur ein Mann ist. Und das ist zu wenig, das ist zu platt und das ist in weiten Teilen einfach nur sexistisch. Vor allem haben sie irgendwann gemerkt, dass die Figurenkonstellation so nicht funktioniert, hatten dann Leah Remini, die ja Carrie in King of Queens gespielt hat, mal als Gastrolle mit dabei, und weil das so gut angekommen ist, haben sie dann gesagt, okay, dann lassen wir einfach mal die erste Frau, die ja da in der Serie hat, sterben und lassen Leah Remini nachrücken, wo ich denke, okay, offensichtlich habt ihr auch gar kein Interesse, vernünftig mit euren Frauenfiguren umzugehen, und habt die Serie dementsprechend auch nicht weitergeguckt. Und wie gesagt, Kevin James hat so ein bisschen seinen Zenit auch überschritten, hat ja einen ganzen Haufen Filme zusammen mit Adam Sandler gedreht, von denen ich, glaube ich, auch nur eine Handvoll gesehen habe. Ich habe, glaube ich, Chuck und Larry gesehen, wo die beiden so tun, als wären sie ein Pärchen von schwulen Feuerwehrmännern. Und ich habe den Film nicht als besonders toll in Erinnerung. Ich gucke aber jetzt auch schon seit ein paar Jahren ziemlich, ziemlich konsequent keine Adam Sandler-Filme mehr. Nun ja, aber King of Queens ist eigentlich immer noch eine große Sache. Fand ich jetzt auch x-ten Mal gucken, immer noch sehr, sehr gut. Wie gesagt, kann man komplett gucken bei Amazon Prime, zumindest meiner letzten Information nach, ist, glaube ich, nicht rausgeflogen. Guckt's nochmal nach, sicherheitshalber. Serie mit mehr als 100 Episoden. Habe ich genommen Dragon Ball. Weil Dragon Ball ist so eine Anime-Serie direkt aus meiner Kindheit. Also war ich noch relativ jung, als sie gestartet ist, so 14, 15. Und das war so vielleicht so meine, es war nicht so ganz meine Initialisierung, sagt man das so, keine Ahnung, nicht so ganz meine erste Anime-Serie, also von dieser neuen Anime-Welle. Also Anime-Serien liefen ja im Grunde genommen immer im deutschen Fernsehen, sei es irgendwie sowas wie Mila Superstar, Biene Maya oder Alfred Jodokus Quack, das lief ja ganz normal im Kinderfernsehen, ohne dass wir wirklich wussten, dass es Anime-Serien, oder wir hatten diesen Begriff halt noch gar nicht so doll. Aber von dieser zweiten dicken Anime-Welle Ende der 90er, Anfang der 2000er war Dragon Ball unfassbar wichtig für mich. Das ist also eine derartig witzig und toll erzählte Abenteuerserie mit Kämpfen. Klar, es ist ein Shonen-Anime, aber es ist irgendwo auch, also ich komme vielleicht später nochmal zu Dragon Ball Z, hint, aber das ist schon auch eine Serie, die so ein bisschen was Besonderes für mich hat. Einfach, weil es eine ganz eigene Stimmung hat, eine sehr mystische Stimmung auch und eine sehr schöne Abenteuerstimmung, eine sehr witzige, sehr, sehr fröhliche, insgesamt, auch wenn natürlich manchmal ein bisschen so bedrohliche Dinge passieren, eine sehr fröhliche Stimmung. Also Son Goku eben als Held, der so ein bisschen naiv und dödelig so ein bisschen daherkommt. Und das ist schon ganz angenehm. Also auch so diese Heldenreise, die da erzählt wird. Akira Toriyama hat sich ja ganz knallhart an der Reise nach Westen, einer alten chinesischen Sage, orientiert, an vielen Elementen und auch so ein bisschen an der regulären Story-Progression, möchte ich das mal nennen, im Fortschritt der Story. Und also wenn man sich beispielsweise, also Animes oder auch ja Theaterstücke oder keine Ahnung, über die Reise nach Westen anguckt, dann wird man sehr viele Parallelen zu Dragon Ball erkennen, tatsächlich. Genau. Und Dragon Ball einfach für mich auch eine Kindheitsserie. Habe ich sehr gemocht. Genau. Eine Serie Nummer 9, die endlich mal ein Ende braucht. Und ich glaube, sie läuft tatsächlich immer noch, ist The Big Bang Theory. Ich hatte mal von einem Kumpel die erste Staffel auf DVD geschenkt bekommen. Und der sagte, hier, du bist doch Nerd, du magst doch Comics, hier, nimm mal. Und ich habe echt gedacht, das ist nicht dein Ernst. Also ich finde halt The Big Bang Theory eine ziemliche Zumutung für jeden Nerd. Weil das eigentlich eine Serie ist, die für Physiker gedacht ist. Also die Witze, die da drin sind, sind eigentlich im Ursprung an Physiker und tatsächlich echte Wissenschaftler gerichtet gewesen. Und um die halt noch ein bisschen nerdiger zu machen, haben sie die halt auch noch Comics lesen lassen und sich mit Star Trek irgendwie auskennen lassen und haben dann aber gemerkt, dass das viel besser ankommt als diese Physikerwitze. Und blöderweise wird der Nerd da zu einer Witzfigur degradiert und das ärgert mich wahnsinnig. Und das hat nicht nur bei im Falle der Nerds so, sondern eben auch Menschen mit einer wie auch immer gearteten psychischen Prädisposition, was ja bei Sheldon definitiv der Fall ist. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Beziehungsweise es kann schon sein, dass da irgendwas in Ordnung ist. Aber eben nicht das, was die Gesellschaft von ihm erwartet. Und da wird eben auch sehr, sehr drauf rumgehakt. Also The Big Bang Theory finde ich also als Nerd-Humor-Serie eine absolute Zumutung. Ich habe die Serie nie gemocht. Ich habe die erste Staffel dann im Vorbeigehen im Fernsehen tatsächlich mal immer so ein bisschen mitbekommen. Kannte dann auch, als ich die DVD eingelegt hatte, alle Folgen. Weil ProSieben über Jahre ja dafür gesorgt hat, dass maximal, weiß ich nicht, Millionen Folgen am Tag laufen, dass man das irgendwie bis zum Ende ausreizen kann. Das heißt, gegebenenfalls habe ich tatsächlich hier und da mal ein oder zwei Folgen geguckt und dann immer genug mitbekommen, dass ich tatsächlich die erste Staffel komplett kannte. Da sind halt Dinge drin, wo ich konnte über diese Serie einfach nicht lachen. Das ist echt ärgerlich. Und ich habe dann irgendwann auch aufgehört, weiß ich nicht, reinzuschalten, dran zu bleiben oder sowas und habe einfach angefangen, die Serie zu ignorieren. Dieses ganze Aquaman ist scheiße Meme kommt aus der Serie und das hat dieser Comicfigur tatsächlich eher geschadet. Und ich glaube nicht, dass The Big Bang Theory jemals dafür gesorgt hat oder dafür sorgen wird, dass wir Nerds, in Anführungszeichen wir Nerds, einen besseren Stand in dieser Gesellschaft bekommen. Das haben wir sowieso, weil wir offenbar jetzt endlich als Wirtschaftsfaktor oder als Einnahmequelle entdeckt worden sind. The Big Bang Theory macht uns da allerdings eher lächerlich. Und das haben, glaube ich, Leute, die nicht so diese Perspektive haben, nicht verstanden, sondern die finden so, wieso, die kenne ich im Kino, lustig, Aquaman ist scheiße, nee, halt die Schnauze ist halt nicht, sondern das ist genauso eine Daseinsberechtigung wie der andere Superheld im DC-Universum. Nun ja, ist ein anderes Thema. Eine Serie aus den 80ern. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo ich so ein bisschen abgedriftet bin und tatsächlich versehentlich, ich bin später nochmal eingestiegen. Und zwar habe ich bis Februar irgendwie diese Reihe gemacht und habe da aber aufgehört, wie es ja so oft ist, man führt sowas ja nicht zu Ende und bin dann eben ein zweites Mal eingestiegen. Ich werde jetzt ab diese Abzweigung machen. Da sind natürlich jetzt drei Serien dabei, über die ich gegebenenfalls auch nochmal hätte reden wollen. Ich kann nochmal eben schauen, welche das sind. Ja, finde ich jetzt nicht wieder den Tweet. Da ist auf jeden Fall irgendwann irgendwas durcheinander gegangen. Weswegen ich das jetzt hier nicht wiederfinde. Ich hatte auf jeden Fall bei Platz 10 was anderes. Ich hatte bei Platz 10 eine Serie aus den 80ern, hatte ich ALF. Da haben wir aber in dieser Podcast-Reihe früher auch schon mal in der Kinderstunde, wenn ihr euch daran noch erinnert, in einer sehr kurzlebigen Reihe Kinderstunde, auch schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, jeder hat über ALF gesprochen. Ich habe die Serie Pandemonium genommen, was eine Cartoonserie auch von Marvel ist, die aber, glaube ich, irgendwie nicht auf einem Comic basiert oder sowas. Und Pandemonium ist eine Serie, wo drei Pandas gegen das Böse kämpfen und die können sich aufeinander stellen und dann sind die stärker und dann werden die zu einem großen Panda. Das ist Pandemonium. Es ist witzig, es ist ein bisschen abenteuerlich und es ist total abstrus. Auch diese drei Panda-Bären sind total strange. Es ist eine sehr, sehr witzige Serie. Also Pandemonium, wenn ihr das nochmal irgendwo kriegt, ich meine, es gäbe es sogar auf Deutsch auf DVD, ich glaube auch von KSM, bitte lagert mich nicht drauf fest, weil viele dieser alten Marvel und Und wie heißt denn diese andere Firma? Nicht Funimation, Filmation, genau. Also viele dieser alten Marvel- und Filmation-Serien sind heutzutage auf DVD tatsächlich auf Deutsch verfügbar. Allerdings müsst ihr da vielleicht mal ein bisschen suchen. Ich muss auch demnächst mal wieder einen Rewatch machen, gucken, wo ich den herkriege. Richtig witzige Serie, hat mir so unfassbar viel gefallen. Lief damals immer in so einem, ich glaube, freitags oder sowas auf ARD, abends immer noch so eine Stunde Kinderfernsehen. Und da lief Pandemonium, ganz zusammen mit Meatball and Spaghetti. Meatball and Spaghetti. Genau, Meatball and Spaghetti. Auch ne, waren so ähnlich, ein bisschen wie Scooby-Doo, aber mit so einem Hund dabei, mit so einer Flohhupe. Genau. Und die haben halt Musik gemacht und sind mit so einem Van durch die Gegend gefahren und Meatball and Spaghetti. So ein dicker Typ und so eine schlanke, ein schlankes Mädel, keine Ahnung, kriege ich gerade nicht mehr drauf. Ich habe doch neulich mal versucht, eine Folge davon zu gucken und bin daran gescheitert. Pandemonium. Guckt euch das mal an. Pandemonium. Schöne Serie. Nummer 11. Serie mit einem gelungenen Serienfinale. Und da gebe ich Kim Possible. Kim Possible ist eine Superhelden-Serie. Knallhart finde ich einfach nichts anderes. Kim Possible macht Dinge, die sonst kein normaler Mensch tut. Sie hat super Schurken, eine Rogue Gallery, sie hat einen Sidekick mit Ron Stoppable. Kim Possible ist eine knallharte Superheldinnen-Serie und meiner Meinung nach auch eine der besten Superheldinnen da draußen. Und in der ganzen Zeit hat man eigentlich gedacht, okay, Ron und sie gehören eigentlich irgendwie zusammen. Das war schon klar und das war sonst eigentlich nie wirklich Thema. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass man immer gesagt hat, die müssen jetzt zusammenkommen in der nächsten Folge. Die sind aber in der letzten Folge endgültig zusammengekommen. Ron hat angefangen mit Football zu spielen. Kim hat das erreicht, was sie haben möchte. Sie war einmal Cheerleaderin. Ist dann, glaube ich, auch Prom Queen geworden. Ich bin mir so ganz 100% sicher, was in der Folge vorkommt. Aber eine der letzten Szenen ist eben, wie sie auf diesem Abschlussball tanzen und dann auch ganz klar zusammenkommen. Und das war für mich einfach so ein Moment, wo ich diese Folge dann gesehen habe im deutschen Fernsehen und klar war, okay, das ist die letzte neue Folge, es wird danach nicht weitergehen. Das war ein sehr, sehr schönes, würdiges Ende für eine Serie, die ohnehin schon wahnsinnig großartig ist. Also Kim Possible kann ich immer noch sehr empfehlen. Gibt's meiner Meinung nach oder meiner Erinnerung nach auch halbwegs komplett auf DVD. Also die ersten paar Staffeln habe ich auf DVD. Und dementsprechend müsste es da auch mehr geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie nicht komplett auf Deutsch auf DVD verfügbar ist. Ansonsten läuft die, glaube ich, tatsächlich sogar noch auf Disney Channel. Kann ich mir denken. Weiß ich nicht hundertprozentig. Aber das Ende von Kim Possible, meiner Meinung nach, immer noch der absolute Hammer. Die beste weibliche Schurkin. Jetzt kommt nämlich tatsächlich, das ist der erste Punkt, und das ist so der Punkt, wo sich das so ein bisschen wiederholt. Also man switcht dann immer so ein bisschen die Geschlechter aus. Manchmal dauert es einen Moment, so wie jetzt eben hier bei Nummer 1 und Nummer 12. Für mich ist das Sue Sylvester von Glee. Ich habe von Glee leider nur die ersten beiden Staffeln gesehen, weil es die damals bei uns in der Bücherei zum Ausleihen gab. Habe Glee aber wahnsinnig gerne gesehen. Und ich finde ja Pitch Perfect ziemlich scheiße. Ne? Also das muss man schon sagen. Und das hätte ja dann irgendwie gesagt worden, Pitch Perfect sei Glee in gut. Und ich finde Glitch Perfect, genau, komm, wir bleiben dabei, Glitch Perfect. Ich fand's mega kacke. Also das ist, und für mich hat sich das einfach vor allem mit diesem kotzenden Mädchen so ein bisschen dann auch, konzentriert, wo ich dachte, also wenn sie nervös ist, kotzt sie halt, und das ist auch okay, wenn ihr schlecht wird, aber sie kotzt halt wirklich literweise und dann im Strahl und dann macht irgendwer noch einen Kotzeengel und also möglicherweise ist das alles toll und alles von der Regisseurin gemacht, okay, Happy Birthday, aber der Film taucht halt nichts und das tut mir halt leid, also wenn, man kann sich über einen Film freuen, so viel man möchte, wenn er aber nichts taugt, selbst wenn er dann von einer Frau gemacht worden ist, dann ist auch dann die weibliche Regisseurin nicht mehr so was Besonderes. Das ärgert mich dann, also wenn ich den Film nicht toll treten kann, habe ich da auch nichts von. Ich fand Pitch Perfect halt hart scheiße und Glee finde ich halt wesentlich besser. Also A, weil es ein Serienformat ist, B, weil es sehr viel respektvoller mit den Figuren umgeht, die da unterwegs sind. Da werden ganz andere Themen angesprochen, natürlich so ein bisschen so dieses, ich passe nirgendwo rein, deswegen gehe ich in den blöden Glee Club, das zum einen und B, Sachen eben auch wie Homosexualität, Sachen, die haben einen Gehbehinderten oder nicht mal Gehbehinderten, sondern tatsächlich nicht gehfähigen Menschen in der Gruppe, der ganz ganz normal zu dieser Gruppe gehört und genauso gut singt und genauso Probleme auch hat wie die anderen, und das ist schon so ein bisschen, es ist manchmal so ein bisschen formularisch, sagt man das so, vom Formularic, also ist alles so ein bisschen so, ja, ihr seid die Außenseiter und ihr seid die blöden Sänger und dies und das, wir müssen jetzt aber hier gewinnen, und auch schon sehr soapig, aber es ist, ich komme vielleicht später nochmal zu Glee. Und zu Sylvester, darum geht's ja eigentlich, ist halt so diese total überzeichnete Superschurken. Sie ist irgendwie die Leiterin von diesem Cheerleader-Team. Und die haben natürlich das meiste Ansehen an so einer Highschool. Und denen werden dann auf jeden Fall die Mittel gekürzt, sollte das Gesangsteam irgendwie gewinnen. Und seitdem intrigiert die eben gegen dieses Gesangsteam. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und also die ersten beiden Staffeln waren schon wirklich richtig, richtig gut. Und mir hat das also wahnsinnig Spaß gemacht. Ich würde die Serie bei Zeiten gerne weitergucken. Vor allem, weil ja auch die, ich bin unfassbar schlecht mit Namen, gerade von SchauspielerInnen. Grant Gustin, hieß der so, Brian Gustin, hier der Flash und Supergirl, die kommen ja beide aus Glee. Und es gibt, glaube ich, eine Musical-Episode. Gab's da nicht irgendwas? War da nicht bei, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall singen die sehr gut. Genau. Zu Sylvester für mich. Genau. Dann, meine liebste Krimiserie, die 13. Und das ist ganz witzig, dass ich, als ich diese Abzweigung genommen habe, habe ich, ich glaube, 10, nee, waren das 10, 11, 12 und 13, hatte ich dann tatsächlich schon gemacht und habe dann aber wirklich erst gestern oder vorgestern gemerkt, dass ich diese plötzlich jetzt doppelt besetzt hatte und habe aber Platz 13 exakt diesen Eintrag nochmal gewählt. Also das war jetzt Zufall, ich hatte mich nicht daran erinnert, dass ich diesen Platz schon mal gewählt hatte. Ich habe ja Platz 13 tatsächlich einen Fall für zwei genommen. Für mich ist dann Fall für zwei eine der coolsten Krimiserien, die ich jemals gesehen habe. Mit Josef Matula und einem Anwalt, der ihn dann beauftragt. Und Matula prügelt sich irgendwie durch die Frankfurter Unterwelt und schafft dann irgendwie so die Informationen für seinen Anwaltskumpel ran. Und das ist schon eine wirklich sehr, sehr coole Serie. Ich habe neulich nochmal irgendwie so 2, 3, 4 Folgen nachgeguckt, weil mir die so untergekommen sind. Und Matula ist halt richtig, richtig ein knallharter Prügelknecht, der sich also wirklich durch deutsche Krimi-Fernsehen durchgeboxt hat, sondergleichen. Habe ich damals als Kind schon wahnsinnig gerne geguckt und hat für mich irgendwie auch nichts an seiner Faszination verloren, ein Stück weit. Ist halt Special Interest, also ich glaube, kaum jemand würde bei seiner Lieblingskrimiserie sagen, Fall für zwei. Aber ist halt irgendwie so, ich gucke ohnehin sehr wenig Krimiserien. Ich habe Psych ganz gerne gesehen, was ich auch noch so als Krimiserie bezeichnen würde. Oder auch Sherlock, ja, das war mir dann so ein bisschen so Captain Obvious, wo ich denke so, ja, mach jeder Zweite an der Stelle. Und Matula ist halt auch, die Sachen sind zum Teil aber auch so richtig großartig geschrieben, also Matula eben dann auch in so einer Situation, wo er gefangen genommen worden ist und dann wird er halt gefragt, wie er heißt und dann sagt er, ja, er ist Matula und dann sagt der Gangster, Matula, das ist doch kein Name, das ist ein Brotaufstrich. Also das ist so der Humor, der in der Serie unterwegs ist, also sehr direkt, sehr deutsch und es ist also, man darf da jetzt auch nicht irgendwie die hohen Tatort-Drehbücher irgendwie erwarten, die so komplett verdreht und bescheuert sind, sondern das ist hier wirklich ganz handfeste, Wochentags, Vorabend, ZDF, Vorabendprogrammkost. Und ziemlich gut, also die Folgen, die ich jetzt nochmal nachgeguckt habe, die waren auch sehr gut inszeniert. Also das ist eben handwerklich, also was man vom deutschen Vorabendfernsehen erwarten würde, eigentlich relativ gut. Also immer noch auch sehr gut gealtert. Weil natürlich auch die Autos, die in solchen Serien rumfahren, immer noch ein bisschen old sind. Mein liebster männlicher Seriendarsteller, und da kommen wir auch wieder zu einem früheren Punkt, ist für mich einfach Zach Braff in Scrubs. Ich habe den unheimlich gerne geguckt, ist ein unfassbar attraktiver Mensch. Also allein deswegen JD, ich habe immer so ein bisschen für JD geschwärmt in Scrubs, weil das aber auch so ein sehr junger, sehr, sehr hübscher Mann damals gewesen ist. Ist eine unfassbar witzige Serie, Scrubs, die ich auch sehr gerne geguckt habe. Hab sie, glaube ich, auch komplett geguckt und sogar Teile der letzten Staffel. Dann meine liebste weibliche Darstellerin ist für mich Melissa Joan Hart, unter anderem Clarissa, aber auch Sabrina the Teenage Witch. Hat jetzt, glaube ich, auch vor ein paar Jahren nochmal eine Sitcom gemacht. War so in den 90ern, 2000ern so irgendwie so gefühlt die Seriendarstellerin. Hat sie nicht auch in einem der Buffy-Filme, glaube ich, war sie doch eine Nebenrolle. Ich weiß es gerade gar nicht. Es gibt ja von Buffy nicht nur die Serie, sondern auch Filme, auf denen die Serie hintereinander basiert. Ich meine, da wäre sie auch mit drin, aber ich kann jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Und für mich war sie einfach so ein Stück weit auch eine Ikone in den 90ern, weil ich Clarissa unfassbar geliebt habe. Ich habe Sabrina sehr, sehr gerne gesehen. Eine sehr, sehr witzige Sitcom, nicht so 0815. Basiert ja auf den Archie-Comics, was ich auch lange nicht gewusst habe, dass das eine Serie ist, die auf Comics basiert. bekommt jetzt für Netflix The Chilling Adventures of Sabrina, eine Horrorserie, die auf den gleichnamigen Comics basieren, die jetzt auch vor ein paar Jahren bei Archie erschienen sind. Und die tatsächlich eher ins Horrorgenre gehen. Und da wird jetzt, ich glaube, Ende des Jahres ist die neue Sabrina-Serie angedacht, genau. Und für mich Melissa Joan Hart, also Clarissa, ist einfach auch eine Serie, die ich unfassbar gerne mal wieder komplett sehen würde, weil das so Nickelodeon in den 90ern war so das Go-To für ein junges Fernsehkind wie mich. Genau. Dann Nummer 16, meine liebste Zeichentrickserie. Einige sagen ganz selbstverständlich Steven Universe. Das kann ich nachvollziehen. Steven Universe ist eine wirklich sehr gute Zeichentrickserie. Meine liebste Zeichentrickserie ist The Amazing World of Gumball. Steven Universe, schön und gut. Ich denke, wir werden uns in Zukunft hier an dieser Stelle auch nochmal über Steven Universe unterhalten, auch müssen, weil da sicherlich noch so ein paar Sachen sind, die man auch kritisieren kann an der Serie. Das ist keine perfekte Serie und vielleicht auch gar nicht an der Serie selber kritisieren muss, sondern auch eher in der Art, wie die Serie gestaltet worden ist oder wie sie auch ausgestrahlt worden ist. Aber diese Serie braucht einfach, wenn sie jetzt tatsächlich demnächst mal enden sollte und wir befinden uns gerade genau auf, ja, auf so ein bisschen auf dieser Zielgeraden. Es sieht so aus, als würde es nicht mehr lange dauern, dass die Serie endet. Dann wird da auf diese Serie, über diese Serie nochmal zu reden sein. Was macht The Amazing World of Gumball aus? Ich habe damals auf dem Kinderkanal, wo die Serie auf Deutsch lief, mal ein, zwei Folgen gesehen und fand es irgendwie ganz schräg und schwer zu fassen für mich. Es war sehr laut und sehr wild und ich mag solche Serien eigentlich nicht mehr. Und The Amazing World of Gumball hat für mich eigentlich eine Sache gemacht, die wenige Serien heutzutage noch machen. Die schaffen es, in so eine 10-Minuten-Episode mehr Ideen reinzubringen als andere Serien in eine ganze Staffel. Die sind vielleicht nicht so progressiv wie Steven Universe, schaffen das allerdings auch. Es gibt auch Elemente in Gumball, die sehr progressiv sind, die sehr weit nach vorne denken, wo sich auch andere Serien eine Scheibe abschneiden können. Fällt aber, ich sag jetzt mal so, von der ganzen Grundprämisse natürlich nicht in die gleiche Kategorie wie Steven Universe, tut das mir schon klar. Aber Gumball ist eine meiner Meinung nach kreativsten TV-Serien, die es derzeit gibt. Also Mixed Media, man hat ganz normale reguläre Trickfiguren, man hat Stop-Motion-Figuren, CGI-Figuren, man hat zum Teil realistische Elemente da drin, also die man so real abgefilmt hat. Auch im Hintergrund ist es exakt so, es ist entweder gezeichnet oder es ist ein CGI-Background. Man weiß eigentlich gar nicht so wirklich, also jede Figur sieht komplett anders aus. Es gibt keine zwei Figuren, es sei denn, die gehören zur gleichen Familie. Aber wenn man so Figuren hat, die sehen sich einfach nicht ähnlich, sondern das sind einfach sehr, sehr viele verschiedene Konzepte. Zum Beispiel einfach nur eine Blume im Gesicht, ein Luftballon, dann Gumball und sein Bruder. Gumball ist eine Katze, sein Bruder Darwin ist ein Fisch, der Vater ist ein rosa Häschen, die Mutter auch eine blaue Katze, die kleine Schwester Anais ein kleines rosa Häschen. Die Nachbarn sind so Klappmaulpuppen. Also das sind, ist total schrecklich. Man muss das einfach mal gesehen haben. Und die feuern einfach so einen Gag und eine popkulturelle Anspielung nach der nächsten ab. Und das macht Gumball für mich wirklich momentan zu einer meiner liebsten Trickserien. Was ich am Ende so ein bisschen am Ende mit der letzten Antwort beißt, aber da gehe ich dann nochmal näher drauf ein, wenn es soweit ist. Eine Serie, die mich irgendwann verloren hat, ist für mich ganz klar Dexter. Ich habe Dexter viele Staffeln geguckt, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht, weil ich den Charakter sehr sympathisch fand, auf eine ganz schräge Art. Dexter ist ein Serienmörder, der so den Drang zum Töten hat. Der bekommt von seinem Vater aber einen Kodex auferlegt, dass er eben nur Menschen tötet, die die Gesellschaft nicht mehr braucht. Im Grunde genommen ein Selbstjustizler, ein Vigilant, der so auch nur Menschen tötet, sobald sie eben selber auch gemordet haben und das auch immer so relativ zeremoniell macht. Wenn man mit der Prämisse erstmal okay ist, dass da auch getötet und gesplattert wird und das auch nicht zu knapp, erwartet einen eine Serie, die relativ, also man, ich finde das witzig, weil ja, natürlich ist Dexter ein Mörder und eigentlich ein furchtbarer Mensch, aber diese Figur Dexter, diese Figur dieses Vigilanten hat was Superhelliges an sich. Er hat Fähigkeiten, die sonst keiner hat. Er ist so ein bisschen so ein schon Sherlock Holmes, der andere relativ schnell auch deuten kann und auch so Kriminalfälle relativ schnell lösen kann und das auch wirklich sehr investigativ auch tut. Er ist selber bei der Polizei, ist da eben für Blutspritzer irgendwie tätig. seine Ziehschwester, also er ist von seinem Vater in Anführungszeichen und von der Familie aufgenommen worden. Seine Mutter ist bei einem schlimmen Mordfall ums Leben gekommen, den er als Kind beobachtet hat. Und also wenn man die Prämisse einmal kapiert hat, dann merkt man eben auch, also das ist eigentlich eine sehr interessante Prämisse. Und man hat auch so den Leidensweg von Dexter, weil er natürlich eigentlich das als was sehr Belastendes ansieht, immer zu töten. Und das zieht halt irgendwann derartig weite Kreise für mich, dass er dann auch eine kleine Familie gründet, also eine Frau kennenlernt, die schon zwei Kinder hat, mit der eine Familie gründet und so ein bisschen gesetzt wird und dann auch so dieses Töten dann wieder so ein bisschen zurückfährt. Das Komische an dieser ganzen Dexter-Nummer ist, er arbeitet für die Polizei, und es kommt nicht selten vor, dass die Polizei ihm beinahe auf die Schliche kommt und im Grunde genommen nur noch einen Schritt weiter gehen muss und Dexter kann jedes Mal entkommen. Und das ist schon nach dem ersten Mal nicht glaubwürdig. Und ich glaube, ich habe 3 oder 4 Staffeln gesehen, ich glaube sogar 4, und es wird einfach auch nicht mehr logischer. Es ist immer hanebüchener und ich habe dann einfach irgendwann aufgegeben. Und das Ganze soll wohl dann tatsächlich auch in einer relativ schlimmen 7. Staffel dann auch enden, mit einem sehr furchtbaren Ende, was ich nicht gesehen habe. Ich habe es nur gehört. Fand ich irgendwann nicht mehr sehenswert, habe ich tatsächlich irgendwann aufgegeben. Auch wenn Dexter selber, auch die Serie, wie sie gedreht worden ist und auch wie sie geschrieben ist, immer mit so ein bisschen so einem Augenzwinkern. Ja, da ist jemand, der tötet Menschen. Aber im Grunde genommen tötet er nur Monster, die schlimmer sind als er selber. Also das ist, man kann ja jetzt eine moralische Diskussion draus machen, das ist hier nicht der richtige Platz dafür. Ich habe da auch eine Meinung zu, aber das müssen wir jetzt hier nicht ausbreiten, dafür haben wir auch nicht die Zeit. Genau. Serie, die mal einen Kinofilm bekommen sollte, und da gehe ich jetzt ein bisschen in meine Anime-Passion und nenne eine Serie namens Kukuku. Kukuku ist eine Fantasy-Mystery-Science-Fiction-Serie, Anime-Serie, die früher gelaufen ist, in der Winter-Season besser gesagt, im Januar. Kann man, glaube ich, auch jetzt immer noch bei Amazon nachgucken. Empfehle ich, sind, glaube ich, nur 11 Folgen gewesen. Viele waren es nicht, weil viel länger sind Anime-Serien heute ja auch nicht mehr. Und beschreibt also die Geschichte von einer Familie, die in eine Bedrohungssituation kommt. Und der Großvater eröffnet der Familie dann, dass er einen magischen Stein im Haus hat, mit dem er die Zeit anhalten kann. Und das macht er dann auch, und ab diesem Moment, und wirklich ab diesem Moment, die bleiben auch den Rest der Serie in diesem angehaltenen Moment, entspinnt sich also wirklich ein Machtkampf, ein sehr fantastischer Machtkampf. Die Serie lässt sich für das, was sie erzählen möchte, sehr viel Zeit. Eigentlich hätte ich gerne in Anime at Nerd Nerd Nerd über Kukuku geredet, hab da aber irgendwie nicht die richtigen Worte für gefunden. Die Serie lässt sich aber mit diesen 11 Folgen, ungefähr 20 Minuten, sehr viel Zeit. Ich glaube, dass eine kompakte Erzählung in einem japanischen 2-Stunden-Film da sehr helfen würde, einfach die Story ein bisschen kompakter zu erzählen. Basiert, glaube ich, auf einem Light Novel. Wenn ich mich richtig erinnere, stand zumindest, glaube ich, so im Vorspann der Serie. Sprich, also einmal, das sind, glaube ich, diese Quick Reads, die sind relativ schmal auch, und also eine Kurzgeschichte. Stephen King würde das Kurzgeschichte nennen, was Kukuku ist, und genauso wirkt's auch. Also hat einen ganz klaren Anfang, ganz klares Ende. Es gibt keinen Grund für eine 2. Staffel, weil die Geschichte einfach auch vorbei ist. Und ich glaube, eine kompaktere Erzählung als diese 11 Folgen würde dem Ganzen gut tun. Bin gespannt. Also ich habe neulich mal nachgeforscht und auch mal mich ein bisschen informiert, wo es dann darum ging, wo es dann darum ging, welche Animes oder Mangas, besser gesagt, welche Mangas überhaupt Animes bekommen und warum es manchmal keine 2. Staffel gibt. Keine Ahnung, ich vermute, dass es wahrscheinlich keinen Grund gibt, von Kukuku einen Realfilm zu machen, weil es nur diesen einen Light Novel Band gab, vermute ich zumindest. Und da muss der verkauflich angereizt werden. Das ist eben genau der Grund. Also ein Film, eine Serie oder irgendwas in dergleichen ist oft einfach nur dazu da, ein bisschen Werbung für das Ursprungsmaterial zu machen, damit sich das wieder ein bisschen besser verkauft. Und das scheint bei Kukuku ja auch gar nicht nötig. Guck die Serie mal. Ich bin der Meinung, man könnte da draußen einen sehr guten, knackigen 2-Stunden-Film machen. Man hätte dann trotzdem alles darin, was man braucht. Die Serie drehte sich mittendrin wirklich sehr um sich selber. Und das fand ich manchmal auch recht anstrengend. Meine liebste Teenie-Serie, und da habe ich eben schon ein bisschen drüber gesprochen, das ist nämlich Glee. Glee ist also wahrscheinlich das, was ich an Teenie-Serie in den letzten 10 Jahren gesehen habe, mit das Coolste. Ich habe Glee sehr, sehr gerne gesehen. Ich habe gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wie gesagt, nur die ersten beiden Staffeln gesehen. Möchte auf jeden Fall mehr davon sehen. Gerade wenn irgendwann auch neue Charaktere dazukommen, die ich noch nicht kenne. Genau. Dann meine liebste Serie aus den 90ern oder eine Serie aus den 90ern. Hör mal, wer da hämmert. Home Improvement. Meiner Meinung nach eine der besten Sitcoms, die jemals gemacht worden sind. Sehr, sehr witzig, sehr, sehr vielschichtig. Wir gucken gerade die Nanny. Die kommt da fast dran. Aber Hör mal, wer da hämmert ist einfach so mit Tim, dem Heimwerker King, Tim Taylor, der einfach so dieser absolute Proto-Macho ist und damit derartig immer wieder auf die Schnauze fällt und am Ende irgendwas lernt und dann doch nichts gelernt hat, am nächsten Mal wieder den gleichen Scheiß baut, dann in seiner Sendung der Tooltime irgendwas zum Explodieren bringt, und das ist wirklich sehr, sehr witzig. Hab ich auch in den 90ern, beziehungsweise nicht in den 90ern, aber in irgendwelchen Wiederholungen auch komplett gesehen, also wenn es dann regelmäßig lief, auch eingeschaltet im Fernsehen und dann wirklich konsequent alle Folgen geguckt. Hör mal, wer da hämmert für mich, also vielleicht neben King of Queens, so die absolute, absolute beste Sitcom überhaupt. Genau. Meine liebste Dramaserie ist Breaking Bad. Ich habe geguckt, was fällt unter die Kategorie Dramaserie. Da war Breaking Bad dabei. Wenn ich jetzt noch irgendwas über Breaking Bad erzählen muss, dann weiß ich auch nicht. Ich fand Breaking Bad einfach nur großartig. Sehr überzogen, sehr übertrieben. Das Ende fand ich furchtbar, aber das kann man auch sehen, wie man will. Ich fand es, also das wurde zum Ende hin einfach immer übertriebener und immer heftiger und krasser und mussten sich immer selber übertrumpfen bis zum Ende hin, und da wurde noch viel Blödsinn mit den Figuren gemacht. Aber so alles in allem muss ich sagen, Breaking Bad auch wirklich mit einer der besten Serien, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon eine sehr, sehr gute Serie, die ich gesehen habe. Genau. Meine liebste Serie bei Netflix ist die nächste. Und das ist für mich Devilman Crybaby. Ich habe noch nicht allzu viel auf Netflix gesehen. Ich habe jetzt auch tatsächlich mal Netflix-Serie genommen. Ich hätte auch Glow nehmen können. Glow hatte ich aber schon ein bisschen länger zurück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Devilman Crybaby hat bei mir ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen, einfach weil es visuell so großartig gewesen ist. Ich habe in einer Sendung Anime at Nerd & Nerd bereits über Devilman Crybaby geredet. Hört euch die Folge an, dann haben wir das schnell hinter uns. Und meine liebste Serie bei Amazon Prime ist Danger X. Und auch darüber haben wir schon massiv hier bei uns im Podcast drüber geredet. Da haben wir auch eine Review am Start. Kann ich auch sehr empfehlen, die Review. Und ich kann auch die Serie sehr empfehlen. Ich hoffe, da wird es bald eine zweite Staffel von geben. Da ist noch sehr viel Platz dabei. Dann habe ich eine Serie mit mehr als 200 Episoden. Und da habe ich Dragon Ball Z genommen. Weil es eine Serie ist, die mich dann also nach Dragon Ball nochmal geprägt hat. Dragon Ball Z war zu einer Zeit, wo dieser Anime-Hype über Deutschland hinweg gefegt ist, wie nichts Gutes. Und ich glaube, dass das, dass man das nicht unterschätzen darf, wie wichtig auch diese Serie vor allem fürs Anime-Programm im Fernsehen gewesen ist, weil es die Massen vorm Fernseher wirklich gebündelt hat. Und wir saßen damals also wirklich abends um, ich weiß gar nicht, das lief, glaube ich, immer um 7, von 7 bis 8, oder? Oder irgendwie so, oder von 6 bis 7, ich bin mir nicht so mal hundertprozentig sicher, wann da der Ausstrahlungstermin gewesen ist. Vorher kam immer Chin Chan, was ich gerade aktuell übrigens wieder gucke. Und dann kam eben Dragon Ball Z, und wir saßen abends also wirklich vom Fernseher. Meine Brüder durften das offiziell nicht gucken. Also man durfte abends gar kein Fernsehen mehr gucken. Sprich, meine Brüder und ich saßen dann hinterher bei mir im im Zimmer und haben dann da Dragon Ball Z geguckt, und zwar gemeinsam. Und das war, also für mich war das eine absolute Offenbarung. Also Dragon Ball Z hat seine eigenen Probleme, hat auch meiner Meinung nach steht Dragon Ball Z in vielen, vielen Punkten hinter Dragon Ball zurück. Aber ist trotzdem sehr prägend gewesen für mich. Genau. Meine liebste Science-Fiction-Serie ist Stargate. Stargate SG-1. Viele andere sagen Star Trek, andere sagen vielleicht, weiß ich nicht, Star Wars oder irgendwas. Ich habe Star Trek unfassbar gerne geguckt. Habe, glaube ich, auch diese SG-1-Serie fast komplett gesehen. Nicht ganz komplett, einiges auch doppelt und dreifach. Einiges von den Nachfolgerserien noch geguckt. Und fand das auch noch sehr spannend. Muss ich, glaube ich, auch nicht erklären. Ist ja auch ein popkulturelles Phänomen, diese Serie. Basiert auf diesem Roland Emmerich-Film. Ja, gibt es, glaube ich, jetzt demnächst auch einen neuen Film. Muss man gesehen haben, weiß ich nicht. Kann man mal gucken. Ich finde es, Stargate ist halt auch eine wirklich gute Serie, finde ich schon. Ist sehr spannend erzählt. Ist ein bisschen, ich meine, von den Special Effects war immer so ein bisschen billig. Aber ich habe auch Star Trek eigentlich immer ziemlich gerne geguckt. Stargate ist mir aber doch noch ein bisschen positiver in Erinnerung geblieben, tatsächlich. Eine Serie, die mich überrascht hat, war die 2012er Serie zu den Turtles. Das war also wirklich eine Sache, wo ich gedacht habe, wow, die habe ich damals, als die in Deutschland angelaufen ist, habe ich davon ein oder zwei Folgen gesehen. Und fand den Zeichenstil und diesen ganzen Animationsquatsch, der auch so ein bisschen in Richtung Anime ging, doch sehr anstrengend und ein bisschen drüber. Und hab dann aber, ich glaube, irgendwie für schmalen Euro oder sowas, habe ich dann die erste Staffel bekommen und hab dann gesagt, okay, ich guck da jetzt einfach mal rein. Ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, die Serie günstig zu gucken. Und dann gesagt, wenn es nichts ist, dann ist es halt nichts. Ich habe, glaube ich, weniger als einen Zehner für die erste Staffel bezahlt. Dann gesagt, okay. Und hab die also wirklich, also richtig schön alt hergebracht, typisch auf DVD. Und hab die also geguckt und die hat mich also in der ersten Staffel, war ich so ein bisschen so, und ich hatte aber witzigerweise in der Grabbelkiste irgendwo beim Kick oder Teddy das erste Volume von der zweiten Staffel in der Hand, wo so 5 Folgen drauf gewesen sind, so die ersten 5 Folgen von der Serie und ich fand die zweite Staffel um Macken besser als die erste und ich finde auch, dass das Problem an dieser Serie ist halt immer, dass die Staffeln unfassbar langsam anfangen, also so eine Staffel Turtles von 2012, von den 2012er Turtles, die brauchen immer so ein bisschen, bis sie in Bewegung kommen. Und das ist leider so ein bisschen das Problem dieser Serie. Aber wenn sie dann erstmal laufen, dann geht's richtig ab. Also hat so eine ganz tolle 50er-Jahre Sci-Fi-B-Movie-Stimmung, diese Serie. Sachen, die man gar nicht versteht, wenn man da nicht dabei gewesen ist. Verarbeitet aber auch ganz viel von den Comic-Elementen, die Peter Laird und Kevin Eastman damals in original Mirage Comics eingebaut haben, die ich auch, glaube ich, zum Großteil gelesen habe. Und also da wird man sich auch als Comic-Enthusiast bei den Turtles relativ gut wohlfühlen. Und es ist halt am Ende des Tages immer noch eine Kinderserie irgendwo. So, und das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich bin sehr begeistert und sehr überrascht gewesen von den Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Jahr 2012. Hat mich sehr überrascht. Ich habe die Serie übrigens nicht zu Ende geguckt, weil ich die 5. Staffel so furchtbar fand. Das muss ich noch dazu sagen. Ich habe angefangen, die 5. Staffel, und nicht geschafft. Also, das ist echt ein Phänomen. Das ist eine Serie mit dem fiesesten Cliffhanger, muss ich sagen, ist für mich Spectacular Spider-Man. Die Serie hat es nur auf 2 Staffeln geschafft, weil ich glaube, es daran lag, dass sich Disney die Rechte oder keine Ahnung, die Lizenz zurückgeholt hat an Spider-Man fürs Fernsehen und dann ja den Ultimate Spider-Man gemacht hat. Und den Spectacular Spider-Man konnte Sony dann eben nicht zu Ende erzählen. Und das ist sehr ärgerlich, weil die Serie wirklich mitten in so einer gut aufgebauten Story eben sitzen bleibt. Und alles, was vorher da gewesen ist, auch ein bisschen in Frage stellt. Ich verrate mal nicht, was es ist. Ich kann euch empfehlen, Spectacular Spider-Man zu gucken. Man kann die Serie aktuell bei Watchbox gucken. Und ich habe die Serie hier auch schon besprochen. Also ihr müsst mal gucken, es gab vor Jahren hier mal ein Spider-Man-Special von der Sonne und dem Nerd. Ich verlinke euch das in jedem Fall. Dann könnt ihr da mal reinhören. Ich fand die Serie gut. Ich hatte die Serie auf DVD da. Die habe ich damals für einen Zehner, glaube ich, mir aus dem Internet bestellt. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wo ich die her habe. Ich meine, ich hätte es von Amazon gekauft. Und möchte die demnächst auch nochmal komplett rewatchen. Ist meiner Meinung nach mit einer der besten Superhelden-Serien schlechthin. Und in jedem Fall meiner Meinung nach auch die beste Spider-Man-Trickserie, die es bis dato gegeben hat, die ich bis dato gesehen habe. Und ich glaube, ich habe bis Spectacular Spider-Man alles gesehen. Ultimate Spider-Man hat mir nie zugesagt, deswegen habe ich da nicht weiter reingeguckt. Habe da meiner Meinung nach eher zu viel gesehen als zu wenig. Spectacular Spider-Man, großer Tipp, guckt die Serie bei Watchbox. Man muss ein bisschen Werbung aushalten bei Watchbox, was ich aber fair finde. Dafür kann man da halt auch umsonst Fernsehen gucken. Und guckt da mal, die haben jetzt seit 2 oder 3 Wochen haben die das Spectacular Spider-Man im Angebot und meiner Meinung nach wirklich gucken. Das ist absolut meiner Meinung nach beste Spider-Man-Zeichentrickserie, die es überhaupt gibt. Und es ist auch eine Zeichentrickserie. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht irgendwie CGI oder sowas, sondern wirklich noch, ja, digital, aber es ist halt eine Trickserie noch. Ne? Eine Serie, die mal einen Spin-Off vertragen könnte, wäre für mich Steven Universe. Und eventuell bei einer Sache, die man jetzt aktuell zum Aufnahmezeitpunkt dieser Sendung noch nicht beantwortet hat, nämlich, was ist mit Onion? Wer ist Onion? Was macht Onion aus? Und ich habe mir überlegt, welches Steven Universe Spin-Off könnte es geben? Und mein Spin-Off für Steven Universe heißt Onion and the Gang. Man würde also praktisch Onion und seine Freunde weitererzählen. Eine Episode, die gar nicht so beliebt ist, die bei vielen wirklich durchgefallen ist, wie ich mitbekommen habe, die ich aber sehr, sehr spannend fand. The Onion Gang. Und ich würde diese Serie Onion and the Gang nennen. Keine Ahnung, finde ich eine witzige Idee. Ja, und meine liebste Serie aus den 2000ern, auch wieder eine Trickserie, der Fokus liegt für mich einfach auf Trickserien, ist für mich Kids Next Door, Codename Kids Next Door, oder bei uns hieß sie, glaube ich, einfach nur Codename KND oder sowas, aber Kids Next Door auf jeden Fall. So eine Geschichte, so eine Trickserie über eine Parallelgesellschaft, wo Kinder gegen andere Kinder kämpfen in so einer Geheimagentengeschichte. Sehr bunt, sehr überdreht, kommt aus diesem Cartoon Network Pool an wirklich sehr coolen Ideen, sehr coolen Einfällen, sehr viele popkulturelle Anspielungen. Es gibt eine großartige Episode, die irgendwie komplett auf Dragon Ball Z anspielt. Da schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis. Und für mich einfach so erzählerisch ist da, glaube ich, gar nicht so was Wichtiges. Es wird auch wirklich wenig horizontal erzählt, sondern jede Folge steht wirklich so für sich. Sehr actionreich, gibt viele weibliche Charaktere, was für Trickserien aus der Zeit auch gar nicht so üblich ist. Ich hätte auch Samurai Jack nehmen können, aber Samurai Jack haben wir halt jetzt hier auf diesem Sender auch schon echt ausgekaut. In diesem Podcast-Format. Dementsprechend da nochmal wirklich die Empfehlung Richtung Codename Kids Next Door oder Deckname KND. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe es immer Kids Next Door genannt. Keine Ahnung. Und ja, also eine Parallelgesellschaft, in der Kinder Geheimagentinnen sind und ja, sehr, sehr coole Serie. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten All-Time-Favorite. Und ich hatte ja eben schon mal die Frage beantwortet, was ist meine liebste Trickserie? Und da habe ich gesagt, es ist Gumball. Meine absolute Lieblingsserie, wo ich heute sagen würde, hey, das habe ich als Kind gerne geguckt und auch im Rewatch nochmal gerne geguckt, ist auch eine Trickserie. Ich finde nicht, dass sich das widerspricht. Eine Trickserie, meine liebste Trickserie, kann ja auch sein, dass die liebste Trickserie was ist, was man jetzt gerade sehr, sehr gerne guckt. Also eine aktuelle Trickserie, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch so ausgelegt, die ich aktuell einfach sehr, sehr gerne gucke. Meine absolute Serie aller Zeiten ist allerdings Roccos modernes Leben. Also das ist eine 90er-Jahre-Trickserie, die bei Cartoon Network, Entschuldigung, bei Nickelodeon gelaufen ist. Damals auch in Deutschland. Das war mit, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich auf Nickelodeon damals gesehen habe. Die hatten so eine Warteschleife, wo immer die gleichen 3-4 Episoden gelaufen sind von verschiedenen Serien. Und eine davon war die Episode, wie Rocco und Heffer auf den Jahrmarkt gehen, auf den Rummelplatz. Und der Achterbahn fahren und sich in irgendwelchen anderen Gerätschaften beinahe umbringen lassen. Und die lief einfach über mehrere Tage immer wieder. Und ich habe die fast jedes Mal, wenn ich sie beim Zappen erwischt habe, nochmal geguckt. Das waren immer so 10, 11 Minuten, die ich immer wieder geguckt habe, weil ich so faszinierend fand. Und ich glaube, ich habe als Kind Rocco auch mehrfach gesehen. Kann bestimmte Folgen auch mitsprechen. Was mir jetzt beim Rewatch letztes Jahr nicht so besonders viel geholfen hat, weil ich da die Serie zum ersten Mal auf Englisch geguckt habe. Was ich auch sehr schön fand, also da nochmal zu sehen, okay, wie funktioniert die Serie im Original, wo ich auch gemerkt habe, gefühlt hat die deutsche Synchro da schon ganze Arbeit geleistet, gerade bei den für mich ikonischen Szenen. In Roccos modernes Leben geht's um ein kleines Känguru und Wallaby, was nach Amerika kommt und ist so Anfang 20, glaube ich, in der Geschichte und wie er sich da eben im Alltag auch zurechtfinden muss und ist ein bisschen wie die Simpsons, weil es irgendwann einen sehr, sehr großen Cast an Nebenfiguren gibt und auch so ein bisschen so diese Null-Kontinuität hat, dass im Grunde genommen in der Folge danach wieder alles so ist, wie es am Anfang war. Und allerdings eben so mit dieser ganz typischen 90er-Jahre mega übertriebenen Cartoon-Gewalt, allerdings eben noch so auf diesem Bugs Bunny-Niveau. Ne? Also, beziehungsweise, ja, nee, auch nicht mehr. Also, es ist schon noch ein bisschen mehr als Bugs Bunny, aber auch nicht besonders viel. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie sehr viel gesplattert wird. Also ich habe den Eindruck, bei Tom und Jerry wird mehr gesplattert als bei Rocco. Bei Rocco kann es aber schon mal zu einem Tropfen Blut kommen. Aber mehr ist dann auch tatsächlich nicht. Also wie gesagt, Tom und Jerry ist meiner Meinung nach wesentlich brutaler, als das Rocco Rot eines Lebens ist. Kommt jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, dieses oder nächstes Jahr, ich habe den Termin jetzt nicht ganz im Kopf, das ist sozusagen so ein bisschen so dieser Reboot-Film ist angekündigt, weil Nickelodeon gerade ganz stark dabei ist, alte Franchises zurückzuholen. Hey Arnold lief ja schon. Den habe ich auch noch nicht gesehen, übrigens, den Jungle Movie. Ich glaube, die Rugrats sind schon angekündigt. Rocco, der Film, kommt demnächst. Also so ein paar alte Franchises kommen jetzt demnächst auch wieder zurück. Ich hoffe immer noch auf ein Comeback von A-Monsters. Das ist noch so ein Ding, wo ich, also da hätte man mich auch noch mal fragen können, welche Serie da für mich ein Comeback gebraucht. Und das ist echt A-Monsters. Oder A-Real Monsters, wie es auf Englisch heißt. Roccos und deines Leben wird jetzt demnächst wiederkommen und hat meiner Meinung nach der erste Trailer, der, glaube ich, letztes Jahr zur San Diego Comic-Con gelaufen ist, sehr vielversprechend. Im Grunde genommen von der Dynamik und vom Zeichenstil exakt das, was es früher gewesen ist, nur halt mit modernem Inhalt. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Film und werde ihn natürlich auch hier besprechen, wenn es soweit sein sollte. Gut, das war's schon. Das ging erstaunlich schnell und circa eine Stunde gebraucht. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das tatsächlich im normalen Zeitfenster, was normalerweise hier bei Nerd angesagt ist oder für Design Ultimate Nerd angedacht ist, auch schaffen würde. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps, auch ein paar Gucktipps, gerade von alten Serien für euch mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung, vielleicht findet ihr die Serien, die ich hier besprochen habe, doof. Könnt ihr ja mal in irgendwelche Kommentare schreiben. Wenn ihr das hier bei YouTube hört, könnt ihr in YouTube-Kommentare schreiben. Wenn ihr das bei auf dem Blog oder sonst wo hört, schreibt eine E-Mail. Die lustige Computerstimme hat euch am Anfang erzählt, wie ihr uns erreichen könnt. Gut, das war's für heute. Auf Wiedersehen! Sendung mit dem Nerd.